Tatbestand. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt der DDR. Leben wie alle. Ilona E. erzählt ihre Geschichte. Aufgezeichnet und montiert von Siegfried Hanusch. An diesem Morgen, Mitte April, verlässt eine junge Frau, noch nicht 30, die Haftanstalt. Nicht zum ersten Mal. Die letzten 10 Jahre war sie mehr drin als draußen. Der Grund? Ich zitiere aus der Anklageschrift: Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch asoziales Verhalten. Ilona E. beginnt ihren Bericht mit diesem Tag. An diesem Morgen, im April 78, darf sie die Haft unterbrechen, um das Kind, mit dem sie schwanger ist, auszutragen. Ilona E. macht sich auf in die Stadt, aus der sie stammt. Haftunterbrechung auf Zeit. Ich wurde 30 und da habe ich gesagt, Mensch, du hast das schon etliche Jährchen hinter dir. Du musst es mal schaffen. Die Haftzeit? 8 Jahre meines Lebens. Aber mit zwischendurch ein paar Zeitspannen. Das waren höchstens. Das höchste der Gefühle waren es, dass ich 6, 8 Wochen draußen war. Oder ein Vierteljahr. Ich habe auch überlegt, Mensch, Ilona, so kann es nicht weitergehen. Du musst doch mal Fuß fassen draußen. Wie soll denn das nun mal enden mit dir? Du kannst doch nicht ewig, bis du als Rentner hier bist, hier, eben hier drin verbringen. Wo ich erfahren habe, dass ich schwanger war, da habe ich gesagt, so, wenn du jetzt die Chance bekommst, rauszukommen, dann nutzt du auch die Chance, um draußen zu bleiben. Und dachte ich, jetzt musst du es schaffen. Vielleicht hilft dir der Mann, von dem du das Kind hast. Und keine andere Hoffnung gab es ja für mich gar nicht. Es gab ja nur diese eine und an die habe ich mich geklammert. Wie so ein kleiner Fisch, der noch Wasser schnappt. Ilona E. hatte ihre zeitweilige Heimkehr nicht angekündigt. Auch nicht dem Kindesvater, den sie schon 7 Jahre kennt, der sie immer wieder aufgenommen hatte, nachdem sie jedes Mal von ihm ausgerückt war, in ihrer Unabhängigkeit und bald darauf wieder in Haft. Ich bin am 12. April nach Hause. Von um Nachmittag um 3:30 bis abend um 9:30 überlegt. Gehst du zum Vater? Gehst du nicht? Immer wieder hin und her überlegt. Gehst du zum Vater? Gehst du nicht? Dann habe ich ein paar Zeilen geschrieben, bin zu seiner Wohnung gegangen, da brannte noch Licht, habe ich geklopft ans Fenster und wollte ihm nur den Brief übergeben. Nur dieses Schriftstück. Und dann sagte er erstmal, komm mal rein. Und ich so gegangen, damit er nichts sehen sollte, habe mich gleich hingesetzt, auf den Sessel gepflanzt, alles gut, dann hat er den Brief gelesen, hat er sich aufs Bett gesetzt. Hat er erstmal, war ein kleines bisschen schockiert, war er, ist ganz klar. Ja, und dann war die Freude wieder groß. Und dann danach kam er zu mir an die Stirn. Gottes Willen, jetzt kriege ich noch ein Kind, ob das ich mal schon lange gesehnt habe. Nein, gerechnet habe ich überhaupt nicht damit. Zumal ich ihn ja nur schon so oft enttäuscht hatte. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber innerlich vielleicht, aber zugegeben habe ich es nicht. Er sagte nur, wenn ich das Kind habe, dann möchte ich auch die Mutter dazu haben. Dachte, du musst es schaffen. Du musst doch endlich mal wieder rauskommen aus dem Dreck. Nun, da hat er gesagt, wenn du wirklich rein musst, ich versuche alles Mögliche, dass du draußen bleiben kannst. Tage später. Hier habe ich wieder dort angefangen, im Betrieb. Dann habe ich meine Arbeit gemacht. Und zwar war auch alles. In diesem Betrieb hat Ilona E. schon mehrfach gearbeitet. Kollege K., Leitungsmitglied und Schöffe. Na, als es uns bekannt war, dass die Kollegen also den Wunsch äußerte, wieder im Betrieb zurückzukommen, ist natürlich klar gewesen, dass von Seiten des Kollektivs vollkommen Ablehnung bestand. Also, weil eben das Kollektiv nicht einmal, sondern mehrere Male enttäuscht wurde. Und das kann man ja auch verstehen, dass man dann mit solchen Menschen nicht mehr zusammenarbeitet und also bestimmtes Misstrauen besteht. Direkt so weit, dass man gesagt hat, also die nie wieder. Ich bin in Betrieb gegangen wie sonst. Ich habe mir gar nichts irgendwie draus gemacht. Ich wusste sowieso, dass ich im Gespräch war. Was denn dies wieder da? Aber ich habe mich um keinen gekümmert. Ich habe meine Arbeit gemacht, aber basta. Feierabend für mich. Und dann bin ich wieder nach Hause, ja, mit Feierabend war. Ich habe mit Groß Keim dort unterhalten. Bin alleine. Für mich gewesen. Ja, weshalb? Da hatte ich sozusagen noch niemanden, mit dem ich mich hätte am Tisch setzen können. Kollegin von den umliegenden Maschinen. Na, wo sie ja angefangen hat, da haben sie eben erzählt, dass sie aus dem Knast kam, wegen Arbeitsbummelei. Und da habe ich sie ja nur vom Sehen gekannt, nicht persönlich weiter. Und da hat man auch erst gedacht, na, was ist man das für eine, wie wird sie arbeiten? Sie wusste ja bestimmt auch, dass hintenrum geredet wird oder was. Vielleicht wird sie es nicht gehabt haben. Und da hat man immer gedacht, na, das ist gut, dass es einem selber nicht so ging. Man kann sich auch, ich glaube, nicht direkt so reinversetzen in ihr, wie schwer sie das nun hatte jetzt seitdem. Sie ist ja bei uns in der Garderobe, die zieht sich da auch um. Sie war immer allein, die hat auch mal alleine gesessen und kam auch dann auch nicht essen. Und da haben ihr die Kollegen, möchte ich sagen, das auch sehr schwer gemacht, mit die sie gearbeitet haben. Nicht? Die haben dann immer gestichelt und gesagt, von wo sie eben kommt. Guck mal die, von wo kommt denn die? Und da war sie eine ganze Zeit lang ein Einzelgänger eben. Dachte ich, du musst es schaffen, wenn es so schwer war die ersten Tage, um auf meine Minuten zu kommen. Ich dachte, du musst es doch mal schaffen und wenigstens ein Kind großziehen. Die hat mal leid getan am Anfang, weil man nun gesehen hat, dass sie eben nur im Umkleideraum gesessen hat. Und ich selber habe immer so bei mir gedacht, Mensch, das muss doch furchtbar sein, wenn man so alleine ist und überhaupt keinen hat, mit dem man reden kann oder so. Also, das auch nicht. Aber da, was dann auch so vor früher war, da muss ich erstmal. Da muss ich erstmal hier mein Köpfchen in Anstrengung bringen. Das kann ich Ihnen heute auf Anhieb wirklich alles nicht sagen. Da müsste ich so viele Jahre ja zurückgehen. Das soll ich jetzt auf Anhieb machen? Das könnten Sie ohne, ganz ehrlich. Haben Sie gedacht, ich habe da vielleicht Angst davor? Ich habe auch als Kind vor nicht Angst gehabt. Sie haben eine gute Kindheit gehabt, ne? Doch. Ich bin am 23.07. geboren, 48. Und meine Mutti ist gestorben am 6.6.49. Frau G. wohnte 2 Treppen höher in dem Haus, in das die Familie E. umzog, nachdem Ilonas Vater seine 2. Frau, Ilonas neue Mutter, geheiratet hatte. Ilona war nicht stur. Man möchte sagen, Ilona war ein bisschen zurückgeblieben. Sie war nicht so geistig auf der Höhe. Das möchte ich sagen, das ist bei Ilona das gewesen, dass sie nicht so hat gleich geschalten wie alle anderen. Und darum konnten sie vielleicht auch nicht leihen. Denn so immer, wie Frau Ehe sagte, war ja Ilona als kleines Kind sehr krank. Nicht? Für Ilona hatten sie gar nichts übrig. Die sind kein Ferienlager mit ihr gefahren, angeblich weil sie Bettnässer war. Trotzdem aber, wissen sie, Ilona musste zu Hause bleiben, wenn die in Urlaub gefahren sind. Dann wurde alles verschlossen. Wurde nur das Kinderzimmer aufgelassen. Die konnte nicht kochen, sie konnte gar nichts. Und wenn sie dann gekommen sind von Urlaub und Ilona hatte nur als Kind nicht so gemacht, wie sie sollte, dann ging es los. Aber fragen Sie Nina Sonnenschein. Und wissen Sie, wo die rausgekommen ist? Wir mussten bei der Schule mal so zur Untersuchung gehen. Da hat sie gesagt, wir hatten ihn so zugerichtet. Wie gesagt, ich bin ihre Treppe runtergefallen. Da haben sie gesagt, Ilona, das kannst du uns nicht weiß machen, du bist nicht die Treppe runtergefallen. Du musst Hiebe gekriegt haben. Das sind ja so eine Breite, bestimmt vom Ausklapper. Nee, ich bin die Treppe runtergefallen. Weil der Fürsorger angekommen ist und hat sie gedacht, ich habe gepetzt. Dafür habe ich wieder Schläge gekriegt. Da konnte ich gar nicht mehr krauchen. Ich konnte zum Schluss gar nicht mehr heulen. Ich habe nicht eine Träne mehr vergossen. Ich habe sie ausgelacht, umso verrückter sie geworden. Menschen hatte ich gar keine. Niemanden, den ich mir hätte anvertrauen können. Bis ich sie als Kind mal den Kochkeller beim Brechen gekloppt habe, weil mir das so viel wurde. Weil ich immer Dresche gekriegt habe für nichts und wieder nichts. Und bei Mittag hat sie mich geärgert, da wollte ich essen, da sollte ich noch nicht. Beziehungsweise anderen haben gegessen, ich durfte nicht essen. Da habe ich mir die Kochkelle, die auf dem Tisch lag, da habe ich sie genommen und habe sie über den Kopf gekloppt. Vom Frühjahr. So eine große Kochkelle. Da sagt mein Vater, das war mal richtig. Du musst es endlich mal spüren, dass du mit dem Kind nicht machen kannst, was du willst. Denke dran, ich habe die Kinder mit in die Ehe gebracht und die hast du genauso zu beachten wie deine beiden. Ansonsten trennen sich unsere Wege, aber die haben sie bis heute noch nicht getrennt. Mein Vater ist nämlich ein Waschlappen, wenn sie wissen, was das heißt. Mein Vater ist ein der liegt unter dem Pantoffel, nicht drauf. Da hat die Frau mehr zu sagen wie der Mann. Obwohl, ich hänge sehr an meinem Vater. Und das ist das, was manche bei mir nicht verstehen. Ich liebe meinen Vater über alles. Bloß ich kann ihm nicht verstehen, warum er so handelt. Das begreife ich nicht. Wenn ich Probleme hatte oder Sorgen, ich bin ja nicht damit zu meinen Eltern gegangen, ich bin damit hochgegangen zu einer Frau, die wohnte bei uns damals im Haus. Und zu der bin ich gegangen, habe gefragt, was ist denn das oder was ist das? Dann hat sie mir das erklärt. Ilona war ein Mensch, der wirklich sich leiten hat gelassen, der auch gemacht hat. Aber ich meine, wenn ich keine Elternliebe sehe. Das Erste, was ich mal hatte, war bei meiner Tante, von meiner verstorbenen Mutter, die Schwester. Zu der hatte mich mal mein Vater gebracht, weil sie im Urlaub fahren wollten und ich habe gestört. Ich war da zu viel. Da haben sie mich dorthin gebracht. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie gut die Frau zu mir gewesen ist. Da habe ich auch wirklich alles gekriegt. Alles, was ich damals als bei meiner Mutter entbehren musste. Das war gerade zu der Zeit, wo Ostern war. Sonst habe ich nie was geschenkt bekommen. Nie. Die hat mir mal ein 50er gegeben, Luna, kauf dir was. Sie hat mir um manche Streiche oder wenn es heißt, ins Bett gehen, sagt sie, gute Nacht, Ilona, und hat mir ein Küsschen gegeben. Aber sonst bei meiner Mutter kannte ich das überhaupt nicht. Auch von meinem Vati nicht. Die Frau hat mich so verwöhnt, am liebsten wäre ich bei der Frau geblieben. Aber es ging gar nicht. Leider. Klar, gab mal Krisen, wo ich gedacht habe, Mensch, schaffst du es nur oder schaffst du es nicht? Ich wusste sowieso, dass ich im Gespräch war. Was denn, die ist wieder da? Was ist denn das für eine aus dem Knast wegen Arbeitsbummelei? Die nie wieder. Einzelgänger, wo konnten die? Aus dem Knast wegen Arbeitsbummelei. Na, was ist denn das für eine? Also die nie wieder. Zu arbeiten? Die nie wieder. Ich will draußen bleiben. Ich will es endlich schaffen. Ich will draußen bleiben. Nach Mittag war ich da eben. Dann habe ich an der Arbeit gar nicht mehr gedacht. Da habe ich abgeschalten. Da war ich nur noch für zu Hause da. Und dann ging es ja zu Hause los. Da musste ich zu Hause das machen. Musste ich auch noch sauber machen. Ich kann das auch nicht alles verdrecken lassen. Geht ja nur nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt... Da hast du Verpflichtungen und morgen früh stehst du wieder normal auf, dass irgendwie nichts passieren kann, dass du eventuell zu spät kommst oder verschläfst. Ich habe mit ihm sehr oft harte Auseinandersetzungen gehabt, die erste Zeit. Aber die haben, ich weiß nicht, entweder hat er sich mir angepasst oder ich habe mich ihm angepasst, was ich vielleicht nicht gemerkt habe oder nicht merke. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, um was es da ging. Da hatten wir uns mächtig einen Streit. Da haben wir uns mächtig eine Haare gehabt. Da wollten wir auch. Da habe ich gesagt, gut, Manfred, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Aber mein guter Herr, der ist nur sehr, sehr weich. Der ist, glaube ich, am Wasser gebaut. Er fing an zu weinen. Ich kann Menschen nie weinen sehen. Ich habe natürlich wieder mal klein beigegeben. Und wenn es wirklich mal der Fall sein sollte, wir trennen uns. Na, der Mann lebt keine 5 Minuten mehr. Das weiß ich heute schon. Der hat ja schon mal im Stall sich aufbaumeln wollen. Ich dachte, warum kommt der denn nicht? Warum kommt der denn nicht? Steht da unten und ist schon am Strick dran. Der will schon den Kopf reinhängen. Ja, weil ich ihm mal wieder nicht nachgegeben habe. Weil er jetzt den Kopf durchsetzen wollte, hinterher hat es ja eingesehen, dass es nicht richtig war. Dass ich recht hatte. Und das wollte er nicht. Ich den aber zusammengeschissen. Ich den eine gefledert hinten und nach rechts und links. Der ist gleich wieder zur Besinnung gekommen. Der sagt, was wollte ich denn machen? Sag ich, na, geh mal nach da oben. Da ist er wieder zur Besinnung gekommen, hat gesehen, halt, stopp, hier war was verkehrt. Dann habe ich gesagt, komm, Manfred, wir rauchen jetzt eine vernünftig zusammen. Und da hat er mal Angst gehabt, ich verlasse ihn, weil er nur etliches älter ist wie ich. Sag ich, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt laufen lasse? Da sitze ich ja wieder in der Tinte drinne. Sag mal, spinnst du oder denkst du mal im Moment gar nicht nach? Ja, sagte Luna, der kann mal ein Jüngerer über den Weg laufen. Sag mir, mir kann auch mal jemand anders über den Weg laufen, den ich gleich in den Hintern trete. Ja, und dann war er wieder so glücklich darüber, dass ich nur mir entschieden habe. Und seitdem ist eigentlich nichts mehr passiert. Da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Weil er das alles mit so viel Liebe für mich getan hat, dass ich auf die Idee gar nicht mehr kam, Dummheiten zu machen. Was ich vorher nicht gemerkt habe, dass er sich so für mich interessiert. Aber diesmal, es kann aber auch sein, dass es das Kind ist, was er sich nur schon lange gewünscht hatte. Er ist immer bis zu meinem Betrieb mitgelaufen mit dem Fahrrad. Und ab dem Betrieb ist er mal gefahren. Der ist nicht auf dem Fahrrad gestiegen, hat gesagt, nur lauf du mal dahin. Nein, der hat mich bis zum Betrieb gebracht. Nicht jetzt so, als ob jetzt habe ich gesehen, dass er reingegangen ist. So nicht. Er wollte eben, dass er mit mir mitläuft so lange. Nachmittags hat er mir abgeholt. Der muss vernünftig verabschiedet, so wie sie es gehört. Dann sagt er, tschüss, bis nach Mittag. Sag ich, arbeite schön. Sagt er, du aber auch, sagt er. Sag ich, nee, ich werde mal schon zusammenreisen. Ich werde es schon schaffen. So ein schönes Gefühl war es, was ja sonst nie irgendwie der Fall gewesen ist. Ja, was ist mal das für eine? Aus dem Knast wegen Arbeitsbummelei. Die nie wieder. Ich will draußen bleiben. Ich will es endlich schaffen. Ich will draußen bleiben. Den Mann kannst du nicht mehr enttäuschen. Es war ja nun wirklich ein Wunschkind. Ich habe mal felsenfest darauf versteift, es muss ein Mädchen werden. Ich habe ja auch nichts für einen Jungen gekauft, ich habe nur fürs Mädchen gesorgt. Ich sage, Manfred, wird das kein Mädchen, werde ich aber böse. Aber wenn es auch ein Junge wird, ich nehme ihn auch. Aber gesund soll es sein. Das ist die größte Freude, die sie mir machen können, wenn sie sagen, es ist gesund. In dem Moment, als der kleine Schrei rauskam, da ich gedacht, nee, Bursche, jetzt musst du. Ob du willst oder nicht, das kleine Würmchen, wer soll denn das sonst machen? Dachte ich, du musst jetzt bei dem kleinen Kind bleiben. Ja, und dann haben sie mir gesagt, dass es ein Mädchen ist. Ja, der weckt am liebsten vor Freude hochgesprungen. Aber das ging ja nun mal leider nicht. Ich musste ja liegen bleiben im Bettchen. Na ja, und 10 Minuten später hat ja auch schon mein Herr angerufen. Ne? Er wollte ja am liebsten durchs Telefon kommen, vor Freude, weil es ein Mädchen war. Um 6 Uhr kam mein Mann denn mit so einem großen Strauß Rosen und so ist der da hochstolziert. Am liebsten hat er sie gleich mitgenommen. Sag, nee, die lässt du mir noch ein paar Tage bei mir. Sag, die gebe ich dann noch nicht mit. Und dann konnte er mich ja noch nicht abholen. Da hat er eine Taxe bestellt, hat er mich mit der Taxe nach Hause bringen lassen. Und abends kam er dann freudestrahlend. Er musste rein in die Schlafstube gucken, wo die Kleine ist. Der musste eben die Kleine sehen. Und das war schon für mich ein freudiges Gefühl. Also freut er sich doch, war es doch nicht bloß Getue. Und das alleine hat mich schon Mut gemacht wieder. Du musst. Dachte ich, nee, das kleine Würmchen kannst du da nicht da weggeben. Ist doch deins. Und zumal es ja nur noch das Wunschkind war. Und dann, der hat gemacht. Der hat für mich die Wäsche gewaschen. Der hat alles für mich gemacht. Da bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ach Mensch, ich schmeiß da alles wieder hin. Bald nach der Geburt der gemeinsamen Tochter geht Manfred J. aufs Gericht, um sich nach den Chancen einer Strafaussetzung auf Bewährung zu erkundigen. Das kam so, Manfred, ich habe ihm erzählt, dass der Staatsanwalt gegen der Staatsanwalt von meiner Verhandlung war. Und er sagte, Ilona, vielleicht können wir was retten. Komm, wir gehen mal hin. Wir hin, vormittags die Kleine geschnappt. Das war aber noch während meines Urlaubes, während meines Schwangerurlaub. Und da hat er gesagt, ist es nicht drin, dass ich die Frau auch draußen behalten könnte? Sie hat sich doch nur wirklich gefangen, ist doch nicht irgendwie vorgefallen. Und warum soll ich denn nur das Kind behalten? Ich möchte doch die Mutter auch dazu haben. Sagt er, ja, wir werden sehen, was sich machen lässt. Ich gebe Ilona jetzt eine Frist bis 5. Dezember. Hat sie bis dahin noch nicht zu Schulden kommen lassen, kannst du im neuen Jahr rechnen, dass sie Bewährung kriegt. Eventuell nicht reinbraucht, eventuell. Aus der Bürgschaftserklärung. Der unterzeichnete Manfred J. übernimmt hiermit über die verurteilte Ilona E. für den Fall einer Strafaussetzung auf Bewährung die Bürgschaft. Er erklärt sich bereit, erzieherisch auf die Verurteilte einzuwirken und seine Hauptanstrengung darauf zu richten, sie zur regelmäßigen Arbeitsdurchführung anzuhalten und zu veranlassen. Für den Fall einer Strafaussetzung auf Bewährung besteht meinerseits die Absicht, mit der verurteilten Ilona E. die Ehe einzugehen. Manfred J. Welcher Mann würde das machen? Und zumal, er ist nicht der Jüngste, das wissen Sie. Ist nämlich ein großes Risiko, an das er eingegangen wäre. Sonst, wenn ich jetzt angenommen wieder rückfällig geworden wäre, hätten sie ihm nämlich auch am Kragen gehabt, weil es ja für ihn, wie haben sie es ihm gesagt, wie wäre das? Die Bürgschaft. Und wenn er das nicht geschafft hätte, was er sich vorgenommen hat, hätte er auch noch was drauf kriegen können. Und um das zu vermeiden, habe ich schon alleine selbst mich zusammengerissen. Ich will draußen bleiben. Ich will es endlich schaffen. Du musst, du musst. Ich will draußen bleiben. Du musst, du musst. Du musst. Ist doch deins. Das kleine Würmchen kannst du doch nicht da weggehen. Ist doch deins. Du musst, du musst. Leitungsmitglied K. Ja, das hat mich vollkommen überrascht. Bin ich ehrlich. Dass ein Mensch herkommt, der fragt, wie es ihr geht und wie sie sich führt. Und dann mit einmal merkt man, dass der Mann tatsächlich nicht bloß einen Tag herkommt, um sich mal zu erkundigen, ob er die Liebste oder Freundin abholt, sondern ob er herkommt und wirklich da Einfluss nehmen will. Und das war natürlich für mich was ganz Neues, dass also ein Mensch kommt und so etwas auf sich nimmt. Denn er wusste ja, was für Probleme die Frau schon... Man muss ja auch die Verhältnisse sehen, in die er sich da reinmanövriert hat. Und jetzt mit einmal das auf sich nehmen, das war doch eine ganz schöne Latte gewesen. Der Einfluss formt den Menschen. Und ich möchte sagen, sie hat also sehr, sehr negative Bekanntenkreis oder Freundeskreis gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht im Elternhaus solche Probleme bestanden. Ich kenne es nicht, ich bin auch nie damit konfrontiert worden, ich habe auch nie danach gefragt. Na, wie war sie? Na, 14, 15 Jahre. Kann auch 16 gewesen sein, aber in diesem Alter war sie. War Ilona nicht um 7, 8 drin, da war Ilona ausgesperrt. Hat er sie einfach nicht reingelassen und er auch nicht. Dann hat sie sich Wäsche von alleine genommen, oben auf dem Boden, was andere Leute sich gewaschen haben. Da hat sie sich mir zugedeckt. Die hat nächtelang manchmal im Kahn hier übernachtet. Na, hier so auf dem Kanal, da hat sie denn übernachtet. Da bin ich da ausgekniffen, bin ich nachts durchs Fenster, bin ausgekniffen. Einfach auf der Straße raus, bin ich einmal weg. Hab ich am Straßenrand gesessen und geheult. Wie ein Schlosshund. War es ein Sonnabend, da kam ein junger Mann, der muss wahrscheinlich vom Tanzen kommen, der hat mich zur VP gebracht. Na, und bei der VP habe ich auch nichts gesagt, da war ich stur, durfte ich da schlafen und früh haben sie mich nach Hause gebracht. Werner W., Oberleutnant der K. Ich kann mich erinnern, dass die Ilona zumindest in dem Alter erstmals angefallen ist oder bei uns bekannt wurde, wo sie noch im jugendlichen Alter war. Und sie ist dann zumindest aufgrund der Kenntnis, die wir da erlangen, aufgrund von Arbeitsbummelei, aufgrund von, nicht zu Hause sein und so weiter, ist sie dann auch erfasst worden. Na freilich, ich stand ja schon im Arbeitsprozess. Ich habe ja schon gelernt in Guben und den Beruf, den ich nicht wollte. Ich wollte Verkäuferin oder Friseuse werden. Und das durfte ich nicht, ne? Da habe ich meinen Kopf in Aktion gesetzt, auf Deutsch gesagt. Da habe ich gesagt, wenn ihr mich nicht wollt, den Beruf zu erlernen, dann will ich auch nicht mehr dorthin zu gehen. Na, dann bin ich nicht mehr gegangen. Ja, warten wir mal, 17 war ich da. Da habe ich einen kennengelernt. Der war, glaube ich, aus Berlin. Der war sogar aus Berlin. Der war eine Seele von Mensch. Da ihm habe ich mir auch vieles anvertraut, was ich sonst niemandem getan hätte. Ich habe mir noch nicht mal meinen Eltern anvertraut. Und es ging die ganze Zeit gut. Wir wollten heiraten, weil es kurz vor meinem 18. Lebensjahr dann war. Und ich habe auch ein Kind erwartet von ihm. Und wir haben wirklich wunderbar zusammen harmoniert, alles. Gab nicht einen Streit, gar nichts, was man sich so denkt, überhaupt nichts war zwischen uns. Überhaupt kein Streit, gar nichts. Er schrieb mir, das war dann kurz 14 Tage vor unserer Hochzeit, schrieb er mir, er kommt nicht mit der Bahn, er kommt mit dem Motorrad. Und ich habe zurückgeschrieben, komme doch bitte mit der Bahn. Es ist mir sicherer und dann brauche ich keine Angst zu haben, dass was passiert. Als ob ich das schon im Gefühl hatte. Ich gehe noch mit meinem kleinen Bruder, mit meinem Stiefbruder, wollte noch ein paar Getränke holen. Ich sehe bloß das Motorrad, wusste sofort, wer es gewesen ist. Ich kippte um, war hochschwanger, kippte um und weg war ich. Meine 7 Sinner waren weg. Und im Krankenhaus bin ich wieder zu mir gekommen. Da saß der Arzt und einer von der Polizei bei mir. Da haben sie mich genug gefragt, warum ich dann überhaupt umgefallen wäre. Da habe ich nur gesagt, ich habe das Motorrad gesehen von Weitem und ich wusste sofort, dass es mein Verlobter war, dass da was passiert ist. Dann sagt der Arzt, ja, sagt er, die hat auch immer, wo sie noch nicht bei sich war, hat sie immer gesagt, ich habe dir doch geschrieben, du sollst mit der Bahn kommen, nicht mit dem Motorrad. Und das Kind ist natürlich tot gewesen, ne? Weil ich ja so ungünstig gefallen bin, dass ich es bald verloren hatte. Wenn der Trabifahrer nicht gewesen wäre, wäre ich auch noch mit drauf gegangen. Weg und damit weg. Und da kommt meine Mutter ins Krankenhaus und sagt, na, warum haben sie denn die nicht sterben lassen? Tja, so eine liebe, gute Mutti habe ich. Was soll ich sagen? Oh, das ist schwer jetzt heute noch zu sagen, was ich damals gefühlt habe oder wie mir damals war. Auf alle Fälle war da irgendwie was in mein Leben getreten, was mir irgendwie einen Stich versetzt hat, was jetzt nur nicht mehr rückgängig zu machen war. Und vielleicht war es auch dadurch ein kleines bisschen, was dadurch mein Leben nur wieder aufgrund verändert hat wieder. Und zwar nicht auf die gerechte Bahn, sondern auf die ungerade Bahn. Weihnachten 1978. Die Frist ist abgelaufen, die Entscheidung überfällig. Strafaussetzung auf Bewährung oder Fortsetzung der Haft. Ja, und der ganze Feiertag war für mich versaut, auf Deutsch. Weil ich ja nur nicht wusste, was ist nun mit dem Kind. Wurde es mir wieder weggenommen oder was? Manfred hat schon gedacht, na, kriegen wir es nur, kriegen wir es nicht, kriegen wir es nicht. Ich habe gesagt, Manfred, lass den Kopf nicht hängen. Sag ich, ich werde schon die Bewährung kriegen, glaub mir das. Und auf einmal kriegte ich ein Schreiben vom Jugendamt in der Angelegenheit ihrer Tochter Yvonne. Da habe ich gedacht, halt, stopp, die wollen mir doch meine Tochter nicht etwa wegnehmen. Ist doch ganz klar, dass ich den Moment irgendwie erregt gewesen bin. Und ich erzählte das natürlich damals mein ABV. Und was wird er sich machen? Er hängt sich an die Strippe und gibt erstmal die Jugendamt Donnerwetter. Wie könnt ihr denn sowas machen, der Frau die Feiertage zu versauen? Und außerdem ist es ja gar nicht raus, ob sie rein muss. Und dadurch hat sich das jetzt aber verzögert und ist dadurch erst am Mitte Januar angekommen, dieses Bewährungsstreik. Meine Nachbarin, die kommt auf eines Tages, sagt sie, Luna, ich habe Post hier vom Gericht. Ich habe gesagt, Manfred, ich gleich draußen aufgerissen. Manfred, die Bewährung, 3 Jahre Bewährung. Der sagt, Luna, das stimmt wirklich? Ich sage, ja, 3 Jahre. Gott sei Dank, der mich umarmt. Hoch, ich sage, lass mich hier unten stehen. Hier stehe ich nämlich sicherer, als wenn du mich da oben hinschmeißt. Dann haben wir eine Tasse Kaffee mit der Frau getrunken. Dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Sagt der Luna, wir haben es geschafft. Ich habe so gehört, wie sie plumpst ist. Der Stein vom Herzen gefallen. Sagt er, na endlich haben wir es geschafft. Jedenfalls bekam ich dann den Beschluss, dass ich 3 Jahre Bewährung habe und Arbeitsplatzbindung. Bis 82 Februar. Und mich eben jede Woche beim ABV melden muss. Ich habe dadurch wieder Mut gekriegt. Es wusste ja keiner im Betrieb, dass ich draußen bleibe. Weder ich habe was gesagt, noch er hatte was gesagt. Das wusste keiner. Am liebsten, manche hätten mich ja bestimmt wieder weggesehen. Aber es klappte ja noch nicht. Ich bin ja da. Ich habe meine Arbeit gemacht. Und ich weiß nicht, mit viel mehr Freuden habe ich sie gemacht. Weil ich ja wusste, halt, Nachmittag kannst du die Kleine ja wieder haben. Da hast du die Kleine wieder. Umso freudiger habe ich gearbeitet. Kollege K., Leitungsmitglied und Chef. Wir haben oder nehmen uns zu wenig Zeit, um mit solchen Menschen, die vielleicht mal gestrauchelt sind oder vielleicht in einer Situation sind, die man vielleicht nicht einschätzen kann. Gehen wir vielleicht vorbei, sagen nicht mal guten Tag. Und ich bin immer der Meinung, der persönliche Kontakt ist immer der schönste, weil man dann auch mal eine private Meinung hört. Und dann, wenn der Kollege merkt, man geht auf sein Gespräch mit ein, dann vertraut er sich auch einen an. Und dieses Anvertrauen ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Auch im Betrieb und gerade im Betrieb müsste es sein. Nicht bloß in einer Hektik verfallen, also wir müssen Dinge lösen. Und dann auch der Mensch, der will ja beachtet werden. Ich bin ja Normalschicht, fange um 6:30 an, die Vorteile auch. Wir gehen beide zum Meister und fragen, was wir machen sollen. Und dann sagt er, hört zu, ihr geht beide an die Kreissäge. Habe ich gesagt, tut mir leid, da war ich noch nicht dran. Sagt er, Ilona, sagt er, du brauchst ja auch gar nicht weiter zu tun, als die Teile, die der Gabi durchschießt, abzunehmen. Sag ich, na, nun machen Sie mal einen Punkt, habe ich gesagt. Sagt er, wie soll ich denn das machen? Sagt Gabi, ganz ruhig bleiben, erkläre dir das. Und dadurch sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, also wie es bei uns da angefangen hat mit Arbeiten und wir dann mit so in Kontakt gekommen sind, haben wir festgestellt, dass sie nicht in den Essenraum geht, sondern nur im Umkleideraum sitzt. Und dann hatte ich sie auch gefragt und sie hatte eben Angst, weil die Kollegen andere so über sie reden. Na, dann hatte ich sie überzeugt, dass sie dann kommt und hat zwar eine Weile gedauert, noch 1-2 Tage oder vielleicht, wissen wir nicht mehr genau wie lange, aber bis sie dann zu uns mit Käthe da und Rosi an den Tisch kam. Und ich glaube, die fühlt sich wohl bei uns da. Ich möchte sagen, die hat sich eben, seitdem sie bei uns ist, ist sie menschlich geworden, würde ich sagen, nicht? So normaler Mensch. Also alles vergessen, also sie tun zumindest so, damit sie nicht mehr daran denkt und dass es auch sehr leicht hat. Irgendwie ist es mir auch viel angenehmer. Da saß ich alleine und da habe ich noch welche mit am Tisch. Da fühle ich mich nicht so ausgestoßen. Was ich ja erst das Gefühl immer hatte, ich bin irgendwie ausgestoßen von den Leuten. Die mögen mich nicht. Was ja nun nicht mehr ist. Lassen Sie doch einen Moment das Ding noch aus. Nee, da weiß ich heute doch nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Jetzt ist aber genug. Das kann ich wirklich nicht. Da könnte ich mich auseinanderruppen. Ich kann das nicht. Ein bisschen Pfiffer lang. Wie nennen Sie das? Wichtige Zeit? Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Oder wollen Sie einen Witz draus machen? Wichtige Zeit. Die Rumgammelei war dann für mich keine wichtige Zeit. Eine entscheidende Zeit, dass ich da hingegangen bin, wo ich hergekommen bin. Das war die Zeit. Das war die entscheidende. Das war erst der entscheidende Punkt dazu, dass ich da wegkam. Und ich war damals so schnell beeinflussbar. Bin ich immer mitgetroddelt. Wie so ein kleiner Hund. Immer hinterher. Na, hier durch die Stadt geschlendert. Hier hinten rumgetigert. Na, wie ging es weiter? Dann war ich ein halbes Jahr nicht arbeiten. Ich kann mich auch erinnern, dass die Ilona kontaktarm war. Sie hatte ja einen starken Augenfehler gehabt. Und dabei ergab sich dann auch für sie wahrscheinlich, dass sie, jeder, der sie ansprach, der sie mitgenommen hat, den hat sie sich dann anvertraut. Nicht? Sie hat eben auch versucht, so zu leben, wie sie das vielleicht durch anderen wusste und kannte und so weiter. Das wollte sie auch, aber dabei ist sie dann jeweils, naja, nun gut, heute mit denen, morgen mit denen zusammengekommen. Nicht? Ich meine, sie ist ja nicht irgendein Stück Holz gewesen. Ja, und mein Verlobter war nicht da, das Kind war tot. Na, nun war alles weg. Der Halt, der mich hätte vielleicht binden können, der war ja nicht mehr. Und alleine hätte ich so gar nicht geschafft. Ich war ja total weg. Da habe ich mal im Fleischkombinat durch Zufall die Stelle gekriegt. Ja, und da ist mir mal ein Meisterpampig gekommen, wollte mich so ein bisschen unsittlich angreifen. Ja, dann bin ich hier wieder gegangen. Da habe ich gesagt, gut, goodbye, ich gehe. Bin ich wieder nicht arbeiten gegangen, ein Vierteljahr. Und dann bin ich im Februar 1968 in Haft genommen worden. Das war das erste Mal. Dann kam Ilona wieder. Ich meine, konnten sie da nicht die Eltern nur sagen, na Mensch, hör euch zu, ist alles vergessen, wir sind nur jetzt für dich da. Danach war ich gleichgültig geworden. Ich war ja kurz immer hintereinander rein. Und dann hatte ich mir mal den Wunsch geäußert, das war, und zwar, wo ich aus Halle kam, wo ich die 3 Jahre gesessen hatte. Ja, da habe ich die 3 Jahre gesessen. Bin ich auf Bewährung auch rausgekommen. Da haben sie mir 2 Jahre geschenkt. Nee, 1,5. Doch, 2 Jahre. Und da habe ich den Wunsch geäußert, ich möchte wieder zurück in die Möbelwerke, hier in der Eisenhüttenstadt. Dem Wunsch ist mir nicht nachgekommen, ich sollte hier im Schälbetrieb anfangen, Kartoffeln schälen. Na, und als ich dorthin kam und die alten Omis da alle gesehen habe, habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, ich gehe. Und bin gar nicht mehr hingegangen. Habe gesagt, wenn ich dahin muss, dann lieber gehe ich da wieder dahin, wo ich hergekommen bin, da habe ich es doch viel besser. Werner W., Oberleutnant der K. Sie wusste auf der einen Seite auf jeden Fall, die Gesellschaft fordert, verlangt von ihr den normalen Lebensweg. Inwieweit sie nun sich selbst von dem befreien konnte, was ihr anhaftete, die Haft zu Hause, das weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, na dann lass die Karre laufen, wie sie läuft. Was jetzt mit dir geschieht, ist dir ganz egal. Und wenn du wieder dort reingehst, da habe ich wenigstens mein Essen, da brauche ich mal um mich zu kümmern, dann bin ich meiner Sorgen enthoben. So habe ich gedacht und so war es auch. Da bin ich wieder weg. Da habe ich meine Reststrafe abgesessen, die 2 Jahre. Der Obermeister der Halle, Kollege S. Ich habe ja wieder mal eine Freundschaft, wie ein Klaps, wie man so schön sagt. Nur mach bloß, nur lasst ja nicht. Und die anderen, die haben auch bloß, die kochen auch bloß mit Wasser und so weiter und so fort. Das hat man ja immer ein bisschen gut. Na, was will man weiter machen mit dir? Und die hat es ja bewiesen, dass es geht. Nee. Ich kann da nicht. Und die anderen. Und die stand da mal da wie so ein, manchmal wie so ein verschrecktes Hühnchen. So. Na, ein bisschen schäkern hilft auch, immer. Ein bisschen Mut machen. Wie schnell kommen wir selber in so einer Situation denn? Man sollte mich genauso behandeln wie jeden anderen auch. Und das macht ja die Frau Thay. Sie nimmt gar keinen Anstoß daran, dass ich da drin bin. Im Gegenteil, wenn mal was ist, sie hilft mir auch, wenn ich mal wirklich was nicht schaffe. Na, das war gewesen, da war sie mit Kate an der Ida, wie es bei uns heißt, musste vorne mit einlegen. Und es ging auch eine ganze Weile gut, bis sie dann merkten, dass die Kante nicht mehr dran ist. Und da wird die Rolle sehr schnell schmutzig und das kriegt man schlecht ab. Na, da ist Käthe dann ein bisschen verrückt geworden, wie man so sagt. Und hat sie eben gesagt, Schlampe kannst du nicht aufbeißen. Schlampe. Und das hat sie im Moment sehr übel genommen ihr. Die hat eine Zeit lang nicht gesprochen, bis wir ihr dann sagten, oder ich eben gefragt habe, was ist los. Und dann sagte sie eben, na Käthe hat gesagt, ich bin eine Schlampe. Mensch, da sagte ich dann auch zu ihr, nimm das nicht so, Käthe, da rutscht manchmal was raus. Die weiß dann auch in dem Moment nicht mehr, was sie sagt. Und Käthe hat sich dann auch nochmal mit ihr unterhalten. Und dann hat sie so langsam wieder angefangen, mit ihr zu reden. Aber das ist, glaube ich, im Moment ganz schön schwer gefallen. Und vor allen Dingen haben wir dann, wie wir so eine Weile mit sie gearbeitet haben, dann haben wir dann eben auch gefragt, damit sie dann die Schwierigkeiten los wird. Also wir wollten dann wissen auch, warum und wie das eben kam, warum sie da reingekommen ist. Und dann konnte sie sich aussprechen und es ist ja für mehr Menschen dann leichter, ne? Und da möchte ich sagen, wusste man auch, wer es ist. Und wir haben ihr jedenfalls mitgezogen und ja, ich möchte sagen, seitdem sie bei uns ist, ist sie so wie wir. Das war nur mit einer meiner Auflagen, mich eben jede Woche zu melden. Ich bin hingegangen, habe gesagt, Herr Gerda, mit der Arbeit klappt's, meine Norm schaffe ich auch. Er hat auch gar nicht das Gefühl gemacht, dass er nur bei der Polizei war. Das war, als ob es jetzt zwischen ihm und mir so ist. So ein einfaches Gespräch. Ja, und da ich mir nun der ganzen Zeit nichts zu Schulden kommen lassen, hat der ABV zur K hochgeschrieben, ob das nicht möglich wäre, dass es aufgehoben werden kann, dass es sich eben nicht mehr melden braucht. Ja, und der von der K war einverstanden. Da musste ich bloß noch so einen Wisch da unterschreiben, dass eben nur noch die Bewährung läuft. Dass die dann eben auch abgeschlossen ist, 81. Und dass ich dann wieder vollkommen frei bin. Ich bin auch jetzt vollkommen frei. Ich kann mich fühlen wie ein Mensch, der, als ob nie was passiert wäre. Ich sollte auch gar nicht mehr an eben die Vergangenheit zurückdenken. Habe ich auch bis jetzt nicht. Bloß ab und zu kommt mal so ein kleiner Stich, aber gleich wieder vergessen. Oh, das ist schwer zu sagen, was ich damals für ein Gefühl hatte. Noch für mich war es jedenfalls ein Mann wie jeder andere hoch. Heute, wo ich älter bin, dann begreife ich, dass ich viele Fehler gemacht habe, die hätten gar nicht sein brauchen. Aber wie sagt man mal so schön, Reue kommt zu spät. Zu spät. Ja, zu spät ist es nur auch noch nicht. Aber die hätte schon eher kommen sollen. Aber leider. Manfred, er hatte auch oft mal gesagt, Ilona, geh arbeiten. Die haben dich auf den Kika. Aber ich gesagt, ach, lass mir in Ruhe, geh du deiner Wege, ich geh meiner. Ich wollte nie hören darauf. Ich wusste ja selber, dass ich schon wieder auf Absprungseil stand. Da brauchte mir das dann nur auf der Nase zu binden. Da sind wir gegangen, auseinandergegangen. Bruch aus, Feierabend für mich. Und das war die Gleichgültigkeit, die mich dann so kalt gelassen hat ihm gegenüber. So ungefähr. Ich begreife mich heute noch nicht, wie ich wirklich so dumm gewesen sein kann. Heute ist er irgendwie anders. er macht, ich weiß nicht, in seinem ganzen, wie soll ich sagen, seinem ganzen Tun mir gegenüber oder Handeln mir gegenüber, er greift mir an, irgendwie anders unter der Arme, als es damals getan hat. Er macht auch keine Vorwürfe mehr. Er sagt auch nicht, so hast du das zu machen, so ganz bestimmte Richtung. Der lässt mir jetzt eben im Moment meinen, irgendwie, wie soll ich sagen, meinen freien Lauf. Er sagt, na mal sehen, lass er machen. Wenn es wirklich was verkehrt, kannst du immer noch hinweisen. Das und das, Ilona, ist die richtig. Dann lasse ich mir auch was sagen. Wir haben doch als Gesellschaft einfach die Aufgabe, wieder solche Menschen einzugliedern. Und das schreiben wir in der Zeitung, das sprechen wir im Rundfunk, im Fernsehen. Und ich möchte sagen, es ist so viel Positives geschehen, aber haben wir da bis hinten reingeguckt in dieses Problem? Ich möchte sagen, das haben wir nicht gemacht. Also jedenfalls, ich muss es sagen, von mir aus, ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir die Zeitung geschnappt. Auf einmal lese ich Manfred, da steht Clubhaus Philipp Müller drin. Ich will die Zeitung zu ihm zum Waschtrauch. Ich sage, wir gehen dorthin. Ich musste raus, sonst ich wäre gesprungen denn. Naja, als wir reingekommen und wir sind erst rumgegangen, waren viele Tische reserviert. Auf einmal sage ich, Manfred, guck mal da, zwei habe ich schon gesehen. Die anderen habe ich noch gar nicht gesehen weiter. Immer sitzt da hinten die ganze Ladung voll, das ganze Lager. Du wusstest ja nicht, dass die gerade da Brigadefeuer haben. Ich dachte, das ist eben im Aggi machen. Oh nee, erschreckt nicht, aber ein bisschen blöd geguckt habe ich doch schon, aber... Dass sie mich eben dort beobachtet haben, da bin ich aus dem Schritt gekommen. Ja. Jeder, wen ich mal getroffen habe, vorbeigetanzt habe, mein Kopf ging vor so einem Mann, Ja, und dann nachher habe ich sie gar nicht mehr irgendwie ignoriert. Ne? War auch nicht verkehrt. Wunderbar verlaufen. Besser konnte er gar nicht sein. Dass ich mal meine Füße wieder bewegen konnte. Herrlich. Schöner konnte es gar nicht sein. Na, warum muss man schon arbeiten gehen? Die Frage kann ich Ihnen kaum beantworten. Da sieht's mal aus. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Na, erstens mal arbeiten müssen wir sowieso alle. Das ist mal sowieso Fakt. Wenn man nicht arbeitet, verdient man nichts. Und da kann man sich auch nichts kaufen. Aber warum wir arbeiten müssen? Naja, Volkswirtschaftsplan muss ja auch geschafft werden, ne? Das... Sonst könnte man nicht so viel Solidaritätsgüter wegschicken, um was über den Plan erfüllt wird. Es würden da wieder Leute hängen. Plan zu erfüllen. Also, auf eine Art macht Arbeiten zu gehen sogar Spaß. Erstens kann man was verdienen, man sieht, was man schafft. So ist es doch aber. Und vor allen Dingen sieht man jetzt... Mensch, du, jetzt hast du was geschafft, du hast sogar über dem dir gebracht, was du bringen musst. Und darüber freut man sich doch. Eben die Kleine, dass ich jetzt ein Leben, ein Familienleben habe, einen Mann, die Kinder, dass es da jetzt irgendwie wieder mal einen Einklang gibt. Ich möchte ja auch mal in so ein Leben führen, wie es viele machen. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich das nicht auch schaffen? Ja, heute denke ich erstmal daran, wie ich mal mein nächstes Standesamtgespräch da hinter mir bringen kann. Wir wollen die nicht heiraten. Sagen sie nur. Gar nichts mehr, ne? Sind zu stille. Und dann fahren wir in Urlaub nach Eisenach. 3 Wochen. Na, weiterhin, noch weiter kann ich im Moment nicht denken. Das sind ja utopische Vorstellungen. In 10 Jahren kann so viel Wasser die Traufe runterfließen, so viel will ich ja nicht. Das kann ich heute noch nicht sagen, wie alles kommt. Auf jeden Fall besser. Meine Kinder sollen eben keine schlechte Kindheit haben. Das gibt mir doch wieder Kraft für den nächsten Tag. Wenn ich weiß, Meine Kinder, die haben es gut und die fühlen sich wohl. Leben wie alle. Die Geschichte der Ilona E. Aufgezeichnet und montiert von Siegfried Hanusch. In Originaltonaufnahmen hörten Sie Ilona E., ihre Arbeitskolleginnen, Obermeister S., Leitungsmitglied und Schöffe K., die Rentnerin Frau G., Oberleutnant W. von der K., sowie in den Zwischentexten den Autor. Musikalische Zitate von Siegfried Matthus. Und der Pudi-Titel So nah am Leben, so nah am Tod. Dramaturgie Karin Ney. Fachberatung Staatsanwalt Dieter Plath. Regieassistenz Ingrid Hauschild. Studioregie Siegfried Hanusch. Verehrte Hörer, lassen Sie mich noch zu diesem Hörspiel ein paar Worte sagen. Hier werden Fragen aufgeworfen, denen ich mich in meiner Arbeit als Staatsanwalt täglich stellen muss. Warum gerät einer mit dem Gesetz in Konflikt? Was kann und muss unsere Gesellschaft tun, damit ein erneutes Abgleiten verhindert wird? Und welche Verantwortung trägt der Gestrauchelte selbst, um wieder einen geachteten Platz im Leben zu finden? Ilonas Bericht macht deutlich: Die sozialistische Gesellschaft lässt niemanden fallen, auch wenn er mit ihr in Konflikt geraten ist. Ausdruck des humanistischen Verhältnisses unseres Staates zu den straffällig gewordenen Bürgern ist unter anderem die Tatsache, dass Betriebe und Institutionen mit dem Gesetz über die Wiedereingliederung aus der Strafhaft entlassener Personen vom 7. April 1977 umfassende Pflichten zur Hilfe und Unterstützung gegenüber solchen Rechtsverletzern übertragen erhielten. Freilich, manches, was im Gesetz verankert ist, setzt sich im Leben nicht sofort durch. Und es ist kein Geheimnis, dass es mitunter noch Vorbehalte gegenüber Vorbestraften gibt oder herzloses Verhalten. Der Bericht zeigt, wie wichtig es ist, solche Vorbehalte zu überwinden. Im Falle von Ilona E. hat das uneingeschränkte Vertrauen ihres Partners dazu beigetragen. Und so fand sie auch bei ihren Arbeitskollegen wieder Verständnis. Das war eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Ilonas Anstrengung, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen, Erfolg hatte. Ilona E.'s positive Entwicklung ist so weder Zufall noch Einzelfall. Sie macht deutlich, dass es sich lohnt, jedem straffällig gewordenen Bürger Lebenshilfe zu geben. Sie hörten einen Kommentar von Staatsanwalt Dieter Plath.